Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit jetzt. Bless this evening to our hearts. Segne diesen Abend, Herr, für uns in unserem Herzen. Let it be memorable. Lass ihn wirklich erinnerungswürdig and sein. Heart-changing. Und dass er unsere Herzen verändert. And life-changing, I pray. Und auch unser Leben verändert. Darum in Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. About a month ago or so, we had a marriage seminar with the suitors. Vor etwa einer Woche hatten wir ein Eheseminar mit den Suitors. And they had this questionnaire. Und da war ein Teil davon war ein Fragebogen. 20 questions about your spouse. 20 Fragen bezüglich deines Ehepartners. And to see how much you know about your spouse. Und da ging es darum herauszufinden, wie viel weißt du eigentlich and über deinen Partner. My wife answered everyone right. Und meine Frau hat jede einzelne Frage richtig she beantwortet. Really knows me like the back of her hand. Und sie kennt mich wirklich wie ihren Handrücken. One of the questions was eine der Fragen war zum Beispiel, was ist dein Lieblingsschauspieler? And, she got it right. Und sie hat es richtig and erraten. There's a picture of him right here. Und hier ist ein Bild von ihm. Right here. Do you know this guy? Kennt that's, ihr den? That's Denzel Washington. I just think he's an awesome actor. Und ich finde, er ist ein hervorragender Schauspieler. Well, when she came home from the States on Friday, und als sie aus den Staaten jetzt zurückkam am Freitag, she bought me a Reader's Digest. Hat sie mir ein Reader's Digest Heft mitgebracht? Because of something. Weil da eben etwas abgedruckt on war. The cover. Auf dem Umschlag. His face, his picture's right on the cover. Und sein Gesicht ist eben da auf dem Titelbild abgebildet. Denn im Reader's Digest gibt er Zeugnis über seinen Glauben an Jesus Christus. Awesome, right? Unbelievable. Das ist wirklich unglaublich. And this is what he writes. Do you think that you're a spiritual person? Und er schreibt, glaubst du, dass du eine geistliche Person bist? And he says, definitely. Ja, ganz sicher. In what way? In was für eine Art und Weise? I read the Bible every day. Ich lese jeden Tag die Bibel. Isn't that awesome? I mean, this is just more than an educational exercise. Also das ist mehr als nur so eine intellektuelle Übung. He's equating a spiritual experience with reading his Bible. Denn aber er bekommt wirklich eine geistliche Erfahrung daraus, dass er seine Bibel liest. Bible every day. Ich lese jeden Tag in meiner Bibel. I'm in the second pass through now. Ich bin jetzt schon beim zweiten Mal beim Durchlesen. In the book of John. Im Buch also im Johannesevangelium. My pastor told me to start with the New Testament. Und mein Pastor hat mir gesagt, ich soll im Neuen Testament zu lesen beginnen. He goes to church somewhere. He takes his whole family. Also scheinbar geht er irgendwo in eine Gemeinde und nimmt seine ganze Familie mit. He's sitting in a congregation. Er sitzt eben irgendwo. It's Denzel Washington. Denzel Washington. Come on. It's unbelievable. Okay. So what does he say here? So I did maybe 2 years ago. Also das war ungefähr vor 2 Jahren. So somewhere between 2 and 3 years ago, he gave his life to Christ. Also scheinbar hat er vor 2 oder 3 Jahren sein Leben Christus übergeben. And worked my way through, and then through the Old Testament. Also ich habe mich durchs Neue Testament durchgearbeitet und dann auch durch das Alte Testament. Now I'm back in the New Testament. Und jetzt bin ich wieder im Neuen Testament. It's better the second time round. Und es ist beim zweiten Mal ist es noch besser als beim ersten Mal. Do you ever pray for actors and actresses? Betet ihr jemals für Schauspieler und Schauspielerinnen? My wife and I go to a movie sometimes. We'll sit there and we'll just pray for these people. Und meine Frau und ich, manchmal sitzen wir im Kino und wir beten dann einfach für diese Leute. And oftentimes. Oft. These people get saved. Diese Menschen werden gerettet. They really do. And this is why I'm saying we should be praying for high profile people. Und deswegen sage ich auch, dass man wirklich für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, auch beten soll. Do this. Weil sie eben das hier when können. I got saved, they didn't interview me on Reader's Digest. Als ich gerettet wurde, hat mich Reader's Digest nicht interviewt. But they interview people like this. Aber Menschen wie ihn interviewen sie. And millions of people read this. Und Millionen von Menschen lesen das. What happens if Hermann Mayer gets saved? Was passiert, wenn Hermann Mayer gerettet wird? It's going to be in the Kronen. Es wird dann sicher in der Kronenzeitung, im Kurier stehen. It's going to be in the Österreich. Und in der Österreich steht's auch. One man can reach thousands and thousands. Ein Mann kann tausende von Leuten God uses high profile people. Und Gott verwendet diese Menschen. Like the apostle like Saul of Tarsus. So wie auch den Saulus von Tarsus. Someone asked me this week. Und erst diese Woche hat mich jemand gefragt. They said if building a church is so difficult at times. Wenn der Aufbau einer Gemeinde so schwierig ist why manchmal. Why don't you just stop at 80 people? Warum hört man dann nicht oder hörst du nicht einfach bei 80 Leuten auf? And I said because their strength in numbers. Weil ich habe gesagt, weil es eben eine gewisse Stärke in der Zahl gibt. And you'll see tonight why why we need to be a strong church. Und ihr werdet heute Abend sehen, warum es notwendig ist, eine starke Gemeinde zu sein. Pray for people that you see. Betet für die Menschen, die ihr seht. On TV or in the movies or wherever. Oder im Kino. They may be sitting in the back row one of these days. Vielleicht sitzen sie eines Tages hinten in der letzten Reihe. And when Hermann Mayer comes and sits in the back row. Wenn Hermann Mayer kommt und sich ganz hinten hinsetzt. You know what? Wisst ihr was? It's going to be a privilege for him to be here. Dann wird es für ihn ein Vorrecht sein, hier Not zu sein. For us to have him here. Nicht für uns, dass er da ist. Because the Lord is here and he's manifest his presence. Weil der Herr da ist und seine Gegenwart offenbart. And the more we come with expectation. Und je mehr wir mit einer Erwartungshaltung kommen. The more the Lord manifests himself. Desto mehr zeigt der Herr sich auch. Okay. We go into habit 6 tonight. Gehen heute in die Gewohnheit Nummer 6. And again, the next habit follows a logical sequence. Und wieder ist das eine Gewohnheit, die einer logischen Sequenz See if folgt. You can figure it out. Und mal schauen, ob ihr selber drauf kommt. You're listening to the Lord, du hörst auf den Herrn and God's talking to you. Und Gott spricht zu dir. Your confession changes from complaining to a positive confession about life. Also dein Bekenntnis ändert sich von einer Beschwerde zu einem positiven Bekenntnis über das Suddenly Leben. Suddenly you're listening to the Holy Spirit. Und plötzlich hörst du auf den Heiligen Geist. And you're doing things you never did before. Und du tust Dinge, die du vorher noch nie vorher getan hast. And you begin to learn from other people. Du beginnst von anderen Menschen etwas zu lernen. And then you begin to learn how to say no to so many good opportunities you have. Und dann lernst du auch Nein zu sagen zu vielen guten Gelegenheiten, die sich dir bieten. And you become this fruitful, effective person. Und du wirst ein Mensch, der eben sehr frucht, sehr viel Frucht bringt und sehr effektiv ist. And what's the logical thing that happens? Und was ist dann die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt? Certain people begin not to like you. Manche Menschen fangen an, dich nicht mehr zu mögen. Because you've said no. Weil du Nein gesagt hast. Now in 40 countries in the world, in 40 Ländern dieser Welt, when you say no, ist es so, dass wenn du Nein sagst, you put your life in danger. Dann steht dein Leben auf dem Spiel. When you say yes to Jesus and no to them, wenn du Ja zu Jesus sagst und Nein zu einem Menschen, you will be imprisoned, dann wirst du ins Gefängnis geworfen, tortured, gequält and killed. Und möglicherweise getötet. In the world today, in der heutigen Welt, every 3 minutes, one of our brothers and sisters are killed because they believe, because they won't say no to Jesus. Wird alle 3 Minuten einer unserer Geschwister getötet, weil sie nicht Nein sagen zu Jesus Christus. They continue to say yes. Sie bleiben dabei und sagen ja. 450 brothers and sisters a day. 450 Brüder und Schwestern jeden Tag. In this world die. In dieser Welt. And 1,600. 160,000 a year die. Und 160,000 jedes Jahr. Because they say no to something else and they say yes to Jesus. Sie sterben, weil sie Nein zu irgendetwas sagen und Ja zu Jesus Christus. Now I want to show you a little video clip. Und ich möchte euch ein kleines Video zeigen. And then we'll continue with the message. Und wollen dann fortfahren. Okay, we want to turn to Hebrews chapter 10. Wir wollen in den Hebräerbrief gehen, Kapitel 10. But first we're going to read 2 Peter chapter 1 as a review. Aber zuerst wollen wir 2. Petrus Kapitel 1 lesen als Wiederholung. As a review for the series starting with verse 5. Und ich beginne dort in Vers 5. And in 2 Peter 1 is where we've drawn these habits from. Aus dem 2. Petrusbrief haben wir eben diese Gewohnheiten abgeleitet. We're talking about 9 habits of a disciple. Und wir sprechen da über die 9 Gewohnheiten, die ein Jünger hat. The first one is found in verse 1, receiving. Die erste Gewohnheit ist in Vers 1, das Empfangen. That comes by listening. Das kommt durch das Hören. And in verse 5 we begin. Und in Vers 5 fahren wir fort. You can, I think, read it right up there. For this reason, make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. And to knowledge self-control and to self-control perseverance. In der Erkenntnis die Enthaltsamkeit und in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren die Gottseligkeit. And that's our theme tonight, perseverance. Und um das Ausharren geht's heute. Die and Geduld. To perseverance godliness. Und auf das Ausharren, die Gottseligkeit. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Now Liebe. Watch how powerful this is, verse 8. Und seht mal, wie machtvoll das ist hier in Vers 8. For if you possess these qualities in increasing measure, Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind. Wenn jemand diese Dinge nicht hat, ist er blind und kurzsichtig. And has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Und hat vergessen die Reinigung von seinen früheren Sünden. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. For if you do these things, you will never fall. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. And number two, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Und zweitens, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Within 50 years, in 50 Jahren, most of us are going to be on the other side, maybe. Werden die meisten von uns wahrscheinlich auf der anderen Seite in 100 sein. Years, we're all going to be on the other in 100 side. Jahren sind wir alle drüben. Then we're going to look back, und dann werden wir zurückschauen, as we look into the presence of God, so wie wenn wir dann in der Gegenwart Gottes stehen, and we're all going to think, if I had another chance, und wir werden uns alle denken, wenn ich nur noch einmal diese Chance to hätte, go back, zurückzugehen, to be a little bit more fruitful, und ein bisschen mehr Frucht zu bringen for the Lord. Für den Herrn. Because this is just blowing me away. Weil das hier, das bläst mich einfach um. And if we have these habits working in our life, und wenn wir diese Gewohnheiten haben, die in unserem Leben wirken, we will be fruitful. Dann werden wir nicht fruchtleer sein. And when we get to the other side, und wenn wir auf die andere Seite gelangen, we will receive a rich welcome, dann werden wir wirklich ein reiches Willkommen like an applause. Vorfinden. So wie einen Applaus. In Hebrews chapter 12, verse 1. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. That there's a great cloud of witnesses. Dass da eine große Wolke von Zeugen ist. Who are watching, who are waiting. Die zuschauen und die warten. And when we get there, und wenn wir dorthin kommen, we will be well known on the other side. Dann wird man uns gut kennen auf der anderen Seite. Now let's go to Hebrews chapter 10. Ja, Hebräer Kapitel 10. Now look at verse 34 of Hebrews chapter 10. Und schaut mal Vers 34 an von Hebräer 10. You sympathize with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had a better and lasting possession. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst keinen besseren und bleibenden Besitz habt. Notice the word joy. Schaut mal auf das Wort Freude. And you know. Und da ihr wisst. There's a willingness. Da ist eine Bereitschaft and a here. Und auch eine Zuversicht darin. They went through certain things joyfully. Sie haben gewisse Dinge freudig durchgemacht. Because they had confidence in what they knew was coming. Weil sie ein Vertrauen gehabt haben in die Dinge, die kommen würden. Look at the next verse. So do not throw away your confidence. Also werft eure Zuversicht nicht weg. It will be richly rewarded. Die eine große Belohnung hat. Vers 36. You need to persevere. Denn ausharren habt ihr nötig. So that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. And one more verse. Und ein Vers noch. This is in 2 Timothy chapter 3. 2. Timotheus Kapitel 3. And verse 12. Vers 12. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, will be persecuted. Werden verfolgt werden. Because when you say no, denn wenn du Nein sagst, because you're saying yes to Christ, weil du Ja sagst zu Christus, when you refuse to deny Christ in your life, wenn du dich weigerst, you refuse to deny Christ. Also wenn du dich ihm weigerst, Christus zu verleugnen, you say, I will not deny Christ. Und du sagst, ich werde Christus nicht verleugnen, I will not stop doing God's will. Ich werde nicht aufhören, den Willen Gottes zu tun. I'm going to do what God wants me to do. Ich werde genau das tun, was Gott möchte, dass when ich tue. We have this kind of an attitude, we make enemies. Wenn wir diese Art von Einstellung haben, dann machen wir uns Feinde. A few months ago, I was talking to someone next to the buffet. Vor ein paar Monaten habe ich mit jemandem beim Buffet gesprochen. And they're from Americans who live in Saudi Arabia. Und das sind Amerikaner, die in Saudi-Arabien wohnen. They go to a Bible study. Und sie haben eine Bibel. They go to a Bible study. Also sie gehen dort in einen Bibelkreis. And if they get caught, und wenn sie dorthin gehen, as Americans, they will be imprisoned in Saudi Arabia. Und eben gefangen und dabei erwischt werden, werden sie auch als Amerikaner in Saudi-Arabien ins Gefängnis and gesteckt. They will be beaten. Und werden auch dafür geschlagen werden. I watched this on somewhere on YouTube. It's incredible. Ich habe das irgendwo auf YouTube angeschaut. Das ist wirklich unglaublich. A plastic tube about 80 centimeters long. Das ist ein Plastikschlauch, ein Kunststoffschlauch, 80 cm lang. Have to hold out their hands. Und die müssen ihre Hände ausstrecken. And they smack their hands so incredibly hard. Und die schlagen ihnen so stark auf die Handflächen. Und dort auf einem Stuhl sitzen und ihre Beine gestreckt and halten. You see grown men crying and begging for mercy. Und man sieht erwachsene Männer, wie sie weinen und um Gnade bitten. Because they won't say no. Weil sie nicht Nein sagen wollen. Now, what is endurance? Was ist nun diese Geduld und dieses Ausharren? You have need for endurance. Ihr habt es nötig, Ausharren zu besitzen. So many Christians are giving up. So viele Christen geben auf. Especially in the West. Und ganz besonders im Westen. While people in these countries are enduring. Während Menschen in diesen Ländern das wirklich ausharren. Of course, we have different kinds of problems that we face. Natürlich haben wir verschiedene Arten von Problemen, denen wir gegenüberstehen. In the West are far greater than the temptations in third world countries. Und die Versuchungen im Westen sind wahrscheinlich viel größer als die man in dritte Weltländern findet. So in one sense it's much more difficult to live here. Also in einem gewissen Sinn ist es schwieriger hier zu leben. But to persevere. Aber auszuharren. It's a willingness to experience difficulty. Das ist eine Bereitschaft, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, in order to reach a goal. Um ein Ziel zu erreichen. Athletes do this. Oh, Sportler machen das. They want to make it to the Olympics. Sie wollen es in die Olympischen Spiele schaffen. They're willing to experience pain. Und sie sind bereit, einen gewissen Schmerz auf sich zu nehmen. As they train. Während sie eben im Training stehen. Because they have a goal in mind. Weil sie ein Ziel vor Augen haben. We have need of perseverance. Wir haben auch die Notwendigkeit auszuharren. Now it says, don't throw away your confidence after you've done God's will. Und es heißt, da werft eure Zuversicht nicht weg, nachdem ihr Gottes Willen getan habt. The first five habits very much define God's will for me as an individual in this moment. Die ersten fünf Gewohnheiten definieren ganz gut Gottes Willen für mich in diesem Augenblick. That's it. Listen to God. Das ist es. Hör auf Gott. Confess what he says. Bekenne das, was er sagt. Obey the voice of the Spirit. Sei gehorsam der Stimme des Geistes. Get help. Such dir Hilfe. And get your priorities straight. Und ordne deine Prioritäten richtig. And you're on your way. Und dann bist du schon auf dem There's richtigen only Weg. One problem. Es gibt nur ein Problem. Life is full of disappointments. Das Leben ist voll von Rückschlägen, Frustrationen, problems und Problemen and persecution. Und auch Verfolgung. Now in Matthew chapter 13 verse 21. In Matthäus 13 Vers 21. Remember the seed that was sown on the soil. Da ist ein Gleichnis, erinnert euch, da gibt es einen Samen, der auf das Land and gestreut some wird. Of the seed fell on the stony soil. Und manches von dem Samen fiel auf steinigen Boden. And it received the word with joy. Und diese nahmen das Wort mit Freuden auf. But it says when tribulation aber es steht dort, als sich Verfolgung and erhebt, persecution came. Also Schwierigkeiten und Verfolgung kamen, it fell away. Dann fielen sie ab. Because it had no root. Weil diese Pflanze keine Wurzel hatte. And that root is character. Und diese Wurzel ist Charakter. It's godly character. Das ist Charakter in Gott. Thank you, Lord. And see, God really wants to emphasize. Okay, it's godly character. Character is the sum of my habits. Also Charakter in Gott ist die Summe meiner Gewohnheiten. Right. Sow a thought. Also sehe einen Gedanken. Reap an action. Und du wirst eine Tat ernten. Reap an action. Sehe eine Tat. Reap a habit. Du bekommst eine Gewohnheit. Sow a habit. Sehe eine Gewohnheit. Reap a character. Du bekommst einen Charakter. Sow a character. Und sehe einen Charakter. And reap a destiny. Und du erntest ein Schicksal. And this tree or this plant had no root. Und diese Wurzel, diese Pflanze hatte keine Wurzel. Because the root comes through perseverance. Weil die Wurzel nur durch Ausharren entsteht. In Hebrews chapter 12. In Hebräer Kapitel 12. God trains his children through putting us in perseverance. Da steht, dass Gott seine Kinder übt, indem er sie zum Ausharren bringt. It says you persevere to be trained. Das heißt, man harrt aus, um geübt zu werden. Hebrews chapter 12 verse 7. Hebräer 12, Vers 7. God disciplines us as his children. Gott diszipliniert uns als seine Kinder. Now Romans chapter 5 says that in verse 3, tribulation. Also in Römer 5, Vers 3 steht, dass Trübsal works perseverance. Ausharren bringt. You got no choice. Und man hat keine Wahl. You're facing a difficulty. Du stehst einer Schwierigkeit gegenüber. You can either run. Du kannst entweder davon and avoid all of your problems und alle deine Probleme umschiffen. Or you can persevere. Oder du kannst ausharren. Perseverance, the willingness to experience difficulty. Ausharren, die Bereitschaft, Schwierigkeiten durchzustehen. Because of something you see ahead. Wegen einer Sache, die du schon am Horizont siehst. Now, here's what I want you to remember if you don't remember anything else. Und wenn ihr euch nichts merkt, das eine möchte ich, dass ihr euch bitte merkt. Live with the end in mind. Lebt mit dem Ende vor Augen. This is the key to persevering. Nämlich, das ist nämlich der Schlüssel zum Ausharren. Live with the end in mind. Lebe mit dem Ziel vor Augen. And you will be inspired to persevere. Und du wirst inspiriert werden, auch alles durchzuhalten und durchzustehen. Tribulation works perseverance. Die Verfolgung bringt Ausharren. And it says perseverance works character. Und Ausharren bringt Charakter. This little seed had no root. Dieser kleine Same besaß keine Wurzel. It had no character. Keinen Charakter. And when tribulation came, it was blown away. Und als die Schwierigkeiten kamen, wurde er davon geweht. So God is training us. Und so ist es so, dass Gott uns übt. He's exposing us to tribulation und trainiert and persecutions. Und er setzt uns diesen Dingen aus. I mean, when I became a Christian, boy, everybody was against me. Als ich Christ wurde, waren wirklich alle gegen mich. My mother said, "Do you know what the relatives are saying about you?" Und meine Mutter gesagt, weißt du, was unsere Verwandtschaft über dich sagt? So at my wedding. Also war bei meiner Hochzeit. 150 Slovaks to the right and 150 Koreans to the left. 150 Slowaken auf der rechten Seite und 150 Koreaner and auf der linken. And I took the microphone and I said. Und ich nahm das Mikrofon und sagte. 5 years ago. Vor 5 Jahren. I became a Christian. Da wurde ich Christ. And everyone went, oh. And I shared all about Christ. Und ich habe alles mit ihnen. My mother came up to me right after and she says, "Robert, do you know what you just said?" Und meine Mutter ist dann zu mir hochgekommen und hat gesagt, "Rob, weißt du, was du gerade gemacht hast?" Weißt du, wer die alle sind? Most of these people were at your baptism as a baby. Die meisten waren bei deiner Taufe dabei, als du ein Baby warst. And you just said, "Now you've become a Christian." Und jetzt hast du gesagt, jetzt bist du Christ geworden. Do you know what they're saying? Weißt du, was die jetzt untereinander reden? I said, "That's good, Mom." Ich sag, ja, das ist gut so. Let them come to me and ask me. Lass sie nur auf mich zukommen und mich fragen. Afraid of them. Weil ich keine Angst vor and ihnen I habe. Stirred up such a hornet's nest. Und ich habe wirklich in so ein Hornissennest hineingestochen. And my mother said, "They're saying this and they're saying that about you. You're a Martin Luther and you're a heretic and this and that." Sie redet dies und jenes über dich, dass du ein Martin Luther bist und ein Heretiker. I said, "Let them talk, Mom. Let them talk." Ich sagte, lass sie nur reden. My mom came to the Lord. Meine Mutter kam zum Herrn. My cousin came to the Lord. Mein Cousin. A number of cousins. I can name them all. Eigentlich eine ganze in Reihe the next von Cousins. 5 years, how many people came to the Lord? Und in den nächsten 5 Jahren kamen so viele zum Glauben, zum Herrn. Because I went through it. Weil ich da durchgegangen bin. We can't be afraid. We've got to be willing. Wir dürfen keine Angst haben. Wir müssen dazu bereit sein. To experience difficulty. Schwierigkeiten auszuhalten. To stand in school. In der Schule aufzustehen. To stand at work. Oder festzustehen am Arbeitsplatz. To stand for the name of Christ. Aufzustehen für den Namen Christi. And if we live with the end in mind. Und wenn wir damit leben, mit dem Ziel vor Augen. This is where the inspiration comes dann ist from. Das die Ursache für die Inspiration. Remember Moses. Denk daran an Mose. He was adopted by Pharaoh's daughter. Er wurde adoptiert von der Tochter des Pharao. And then he saw his people, the Israelites, suffering. Und dann hat er gesehen, wie sein Volk, die Israeliten, wie sie litten. And he said, "I don't want to be Pharaoh's grandson anymore." Und er hat gesagt, ich möchte nicht der Enkel des Pharao sein. I'm going to go identify with my people. Ich möchte mich mit meinem Volk identifizieren. And he says, it says he did not fear the anger of the king. Und es steht, er fürchtete den Zorn des Königs nicht. But he endured, he persevered. Sondern er hielt durch. Seeing him who was invisible. Indem er auf den sah, der unsichtbar war. Moses lived with the end in mind. Und Mose lebte mit dem Ende vor Augen. What about the Lord in Hebrews chapter 12? Mit dem Ziel vor Augen. Was war mit dem Herrn in Hebräer Kapitel 12? It says in verse 1. In Vers 1 steht: Run the race with endurance. Lauf den Lauf mit Ausharren. Run the race and be willing to experience difficulty. Und seid bereit, Schwierigkeiten durchzumachen. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Aufschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Who for the joy that was set before him. Der um der Freude willen, die vor ihm lag. He endured the cross. Das Kreuz ertrug. Despising the shame. Die Schande gering achtete. And now is seated at the right hand of the Father. Und jetzt zur rechten Hand des Vaters sitzt. Consider him. Schaut, gedenkt an ihn. Who endured such contradiction, such opposition by sinners. Der so viel Widerspruch von Sündern erduldete. That word endured is over and over. Und dieses Wort durchhalten kommt immer und immer wieder vor. Consider him. Denkt an ihn, lest you grow weary and faint. Dass ihr nicht müde werdet und ermattet. See, the sixth habit. Seht ihr, diese sechste Gewohnheit? Is going to make sure that we continue. Stellt sicher, dass wir immer weitergehen. So that the first five habits just don't wind down. Und dies dazu da, damit die anderen fünf Gewohnheiten nicht so that, immer weniger werden. So that our experience with Christ is not just for a season. Und dass unsere Erfahrung mit Christus nicht nur für eine gewisse Zeit andauert. But that it endures. Sondern dass sie durchhält. For a life. Ein ganzes Leben lang. Now, Hebrews chapter 6, verse 19. Hebräer Kapitel 6, Vers 19 says that hope is the anchor of our soul. Sagt, dass Hoffnung der Anker unserer Seele ist. But this picture is a ship. Aber dieses Bild, das da gezeichnet wird, ist ein Schiff, pulled into a harbor. Das in einen Hafen geschleppt wird. You see, our anchor is hope. Unser Anker ist diese Hoffnung. And that anchor is what's the word? Hooked or it's in heaven. Und dieser Anker ist im Himmel. Right with Jesus. Mit Jesus. And Jesus is pulling us home. Und Jesus zieht uns ein, zieht uns nach Hause. We have to live with the end in mind. Und wir müssen mit diesem Ziel, mit diesem Ende vor Augen leben. It has to become a habit. Und das muss eine Gewohnheit werden. Have you ever thought about what your heavenly home looks like? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie euer Zuhause im Himmel John aussieht? Chapter 14. Johannes Kapitel 14. I go to prepare a home for you. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. How many windows does your home have? Wie viele Fenster hat dein Zuhause How dort? Many doors? What's wie the color? Viele Türen? Und welche Farbe hat es? I've already figured this thing out. Und ich habe das schon rausgefunden. When I get to heaven, this is what I'm going to do. Also, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Folgendes tun. The angel is going to say, Rob. Der Engel wird sagen, Rob. I want to show you your new home. Ich möchte dir dein neues Zuhause zeigen. And I'm going to say, okay. Und ich werde sagen, okay. He's going to take me to the street. Und wird mich dann in diese Straße Once führen. Once we turn the corner. Und wenn wir dann einmal um die Ecke sind. I got the whole thing planned out. Also ich habe das alles schon durchdacht. Dann werde ich sagen. Okay, let me take it from here. Okay, von hier an will ich den Weg anführen. I will know which one it is. Ich werde jetzt erkennen, welches Haus es ist. Down that street, und ich werde diese Straße hinuntergehen. I said, don't say anything to me. Ich sage dann, sag nichts. Dann werde ich runtergehen und sagen, es ist das Haus da drüben. The angel's gonna say, how do you know? Und der Engel wird fragen, wieso weißt du das? Because it's everything I ever wanted. Naja, weil es genau it's so ist, wie ich es immer haben wollte. Yeah. And he's gonna say, you're right, that's you. Und er sagt, ja, stimmt, das ist I'm gonna do this. I have the whole thing planned out. Ich habe das schon genau durchdacht. I'm already thinking. I want to live. Ich möchte leben. I want to live with the end in mind. Mit diesem Ziel vor Augen. I want to live. Not just with eternity in mind, nicht nur mit der Ewigkeit vor Augen, but with people that we've never reached in mind, sondern auch mit Menschen, die wir noch nie erreicht haben. I want to live my life now. Ich möchte mein Leben jetzt leben. So that we have professional soccer players and skiers and all kinds of people in our church. So leben, dass wir professionelle Fußballspieler, Skifahrer, alle möglichen Leute in unserer High Gemeinde haben. High-profile people who can speak to thousands. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und zu Tausenden sprechen können. Things that we could never do. Dinge, die wir nie tun könnten. To live with the end in mind. Mit dem Ende vor Augen. What do you see? What do you envision in your heart? Was siehst du? Was siehst du da in deinem Herzen? How God can use you. Wie Gott dich verwenden kann. This is hope. Und das ist Hoffnung. To ask the Lord, Lord, give me a vision. Den Herrn zu bitten, Herr, bitte gib mir eine Vision. I pictured this church in my heart when I was 19 years old. Und diese Gemeinde hier habe ich schon in meinem Herzen mir vorgestellt, als ich 19 Jahre alt war. 20 years old. Oder 20 Jahre. I just pictured myself standing on a stage speaking to people. Ich habe mich gesehen, wie ich auf einer Bühne stehe und zu Menschen spreche. And because of that, I studied and I studied and I studied. Und deswegen habe ich auch studiert und studiert und gelernt. When I would work with 12 different guys, 12 Christian men on a Baustelle. Und als ich dann arbeitete mit 12 Männern, 12 Christen auf einer Baustelle. They were all believers. Es waren alles gläubige Menschen. I was one of the youngest. Und ich war einer der jüngsten. And I had Bible verses in my pocket. Und ich hatte solche Bibelverse in meiner Tasche. The only one. I pulled them out during lunchtime. Und ich war der Einzige und ich habe in der Mittagspause habe ich diese Kärtchen rausgezogen. They said, Rob, what are you doing? Und sie haben gesagt, Rob, was machst du da? I said, Bible verses. Bibelverse. They said, try some. Und sie haben gesagt, na, probier mal. And also, I would read one, they'd say, John. Und ich habe einen vorgelesen, sie haben gesagt, Johannes. I said, look, just try to get the book. Don't even worry about the verse. Und ich sage, okay, sorgt euch nicht um den Vers, ratet einfach nur das Buch richtig. And I say, no, it's Proverbs. You're not even close. Nein, es steht in den Sprüchen, nicht mal nahe. Not even close. And I would go over them because in my mind, in my heart. Und ich habe das immer wieder, habe die wiederholt, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. I was living with the end in mind. Habe ich schon das Ende vor Augen gehabt. And when you do that, und wenn man das tut, you'll be amazed the inspiration to endure. Dann ist es unglaublich, welche Inspiration du hast, auch Dinge durchzustehen. To endure mockery, wenn du geschmäht wirst, persecution or difficulty, oder verfolgt wirst oder einfach nur Schwierigkeiten hast. This has to be a part of our life. Und das muss einfach ein Teil unseres Lebens werden. Now, before I close, bevor ich schließe, you know, one of these days we're all going to be in heaven. Denn eines Tages werden wir alle im Himmel sein. And when we look back, und wenn wir zurückschauen, you know, you're going to say to me, und wisst ihr, was ihr dann zu mir sagen werdet? You're going to say, Pastor Rob. Ihr werdet sagen, Pastor Rob. Up there, it's just going to be Rob. Also da oben ist dann nur noch Rob. So, you know, don't call it, it's just Rob up here. It's just Rob. Why didn't you just preach? I wish you'd preach a lot harder. Ich wünsche mir, du hättest noch viel ernsthafter gepredigt. I really do. I wish you would have just blown us out of our seats. Wirklich, ich wünschte echt, du hättest uns da aus unseren Stühlen rausgeholt. Because I'm up here and my life was fruitless. Denn ich bin jetzt hier oben und mein Leben war fruchtleer. And I can't go back. Und ich kann nicht mehr zurückkehren. We have one chance. Wir haben eine Chance, eine Möglichkeit. And we can help these kinds of people. Und wir können diese Art von Menschen helfen. We can be a historical church. Wir können eine historische Gemeinde sein. We can, this is just the beginning. Und das hier ist erst der Anfang. We're just laying a foundation of what we're going to do for the next 25 years. Wir legen gerade erst das Fundament von dem, was in den nächsten 25 Jahren I want this church to be a beehive. Und ich hätte gern, dass diese Gemeinde ein Bienenstock wird. Like, amazing. Someone's out in the street giving away punch. Dass irgendwer auf der Straße steht und Punsch ausschenkt. Someone's on the girdle. Und jemand am Gürtel ist. Ministering to prostitutes. Someone's with drug addicts. Prostituierten dient jemand Drogensüchtigen. And nobody's telling them to do this. Und keiner sagt den Menschen, dass They're sie das tun sollen. Hearing this from the Lord. Sie hören diese Dinge einfach vom Herrn. We're just in the beginning. Wir stehen erst am Anfang. Live with the end in mind. Ja, lebt mit dem Ziel vor Augen. Think about the day that you will see Jesus. Denkt an den Tag, an dem ihr Jesus sehen werdet. And what will you be thinking? Und was wird dir da durch den Kopf gehen? As you look back at your life. Wenn du dann zurückblickst auf dein Leben. And saying, if I could just do it over. Und dir denkst, wenn ich es nur noch einmal leben könnte. What would you do? Was würdest du tun? Then do it now. Dann tu's doch jetzt. Because you're not there yet. Denn du bist noch nicht dort. I want you to watch this video and then I'll come back. Und ich möchte, dass ihr euch dieses Video anschaut. And this is a man that I've met. Es geht hier um einen Mann, den ich persönlich kennengelernt habe. Er hat einen großen Einfluss auf mein Leben. I've had dinner with him. Ich habe mal mit ihm zu Abend gegessen. Mary cooked dinner for him. Die Mary hat für ihn gekocht. I met him in a garden. In einem Garten habe ich ihn getroffen. He was 82 years old. Er war damals 82 Jahre and alt. As we went out to spend time with him, und als wir dann rausgingen, um ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, turned very gently, hat er sich umgedreht and said, Come here, children. Und hat gesagt, kommt her, Kinder. And sit down. Setzt euch. What do you do? Was tut ihr? I said, we're missionaries. Und ich habe gesagt, wir sind Missionare. And he said, be extraordinary missionaries. Und dann hat er gesagt, seid außergewöhnliche Missionare. And this man is, his name is Richard Wurmbrand. Sein Name ist Richard Wurmbrand. I gave him a ride home when he did a seminar here in Vienna. Ich habe ihn dann nach Hause geführt, als er in Wien ein Seminar hielt. And because the people organizing it asked me if I would take him home so they could sell books. Denn die das Seminar organisiert haben, haben mich darum gebeten, damit sie noch Bücher and verkaufen konnten. And I said to Popeye, come with me, you're going to meet a great man. Und ich so, Popeye, komm mit, ich möchte einen großartigen Mann zeigen. So we get in a car and this guy, Pastor Wurmbrand, says to Popeye, what do you do? Und so fragt dann Pastor Wurmbrand den Popeye, was machst du so? He says, well, I was going to school, but I dropped out. Naja, ich ging in die Schule, aber ich habe mit der Schule aufgehört. You want to see a guy get upset? Und könnte ich vorstellen, also der hat sich wirklich aufgeregt darüber. 17 years ago. Und das war vor 17 Jahren. Popeye is still in school today. Popeye ist immer noch in der Schule. If you want to ask him about the experience, he'll tell you about it. Und wenn ihr ihn über diese Erfahrung fragen wollt, dann erzählt euch sicher gerne davon. What it means to be in the presence of someone of this stature. Was es eben bedeutet, in der Gegenwart eines Menschen zu sein, der das durchgemacht hat. Endured so much. Der so viel durchgestanden hat. Because he refused. Weil er sich geweigert hat, to deny Christ. Christus zu verleugnen. Okay. Let's pray. Maybe someone is here tonight and they would like to receive the Lord. Wir wollen beten. Vielleicht ist ja heute Abend jemand da, der den Herrn annehmen möchte. Lord Jesus, we are so thankful that you are always there. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du immer da bist. Our refuge and our strength. Unser Schutzherr, unsere Stärke. A very present help in time of trouble. Immer da, wenn Nöte da sind, ja, wenn Schwierigkeiten da sind. Lord, if you could be with Pastor Wurmbrand in such severe. Herr, wenn du mit Pastor Wurmbrand sein konntest in so ganz außergewöhnlichen Umständen. Tribulation. In solchen Verfolgungen. Lord, you can be with us in ours. Dann kannst du auch bei uns sein, Herr, in unseren. We want to be encouraged, Lord. Wir wollen ermutigt werden, by the faith of others. Durch den Glauben anderer. Lord, we just want to repent tonight of. Wir wollen einfach Buße tun, Herr, heute Abend. Buße davon, dass wir uns beschweren. Being angry at you. Wütend sind auf dich. We just want to follow you. Wir möchten dir einfach folgen. We want to experience you. Wollen dich erleben. Thank you for the trials, Lord. Danke, Herr, für die Prüfungen. Thank you for testing us. Danke dafür, dass du uns testest. So that we might know you deeply. Dass wir dich tiefer erfahren können. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you would like to give your heart to the Lord. Und du würdest dein Herz gerne dem Herrn übergeben. Pray with me. Dann bete mit mir. Say Jesus. Sprich Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my Lord and my Savior. Sei mein Herr und meiner Retter. Wash away my sin. Wasch ab meine Sünde. Through your blood. Durch dein Blut. Be a part of my life. Sei ein Teil meines Lebens. Be the center of my life. Sei der Mittelpunkt meines Lebens. As the worship team comes up, let's just pray tonight for our brothers and sisters around the world. Wir wollen heute Abend auch beten für unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Think of a country like Sudan. Denkt vielleicht an ein Land wie den Sudan. Or China, Indonesia. Oder China oder Indonesien. Saudi-Arabien. Cuba, Malaysia. Kuba, Malaysia. Iran, Bangladesh. Oder im Iran, Bangladesch. Egypt, Nigeria, North Korea. Ägypten, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan oder Sri Lanka, Arab Emirates, die Emirate, places where our brothers and sisters in the Lord, Orte, wo unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern im Herrn really, really suffer. Wirklich ganz, ganz schwer leiden. Let's go before the Lord and pray for them for a moment. Wir wollen einfach vor den Herrn gehen und für sie beten.